Heute, am 26. September, wäre der Schriftsteller, Rundfunkpionier und frühere Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks, Ernst Schnabel, 80 Jahre alt geworden. Als Schriftsteller in den Hintergrund gerückt, bleibt seine Arbeit für den Rundfunk wichtig und wegweisend. Zwischen Literatur und Radio lag sein Lebensdilemma. So beschreibt es, aus der Kenntnis des Nachlasses von Ernst Schnabel und seiner Briefe, der Autor des nun folgenden Schnabel-Porträts, Charles Schüttekopf. Er gab der Sendung den Titel »Ich habe immer nur auf mich gehofft«. Das kleine rote Transistorradio vor ihm auf der Bettdecke hatte noch gespielt, als er gefunden wurde. Ernst Schnabel, gestorben im Januar 1986 in Berlin. Schriftsteller, Rundfunklegende und ein rastloser Reisender auf der Flucht in die Welt. Gesprochen wird in den Abschiedszeilen der Feuilletons über die lange verflossenen Tage des Ruhms, über ein frühes Vergessensein und über Krankheit und Einsamkeit in den letzten Lebensjahren. Exemplarisch für fast alle Nachrufe heißt es in einer großen Tageszeitung: Vom literarischen Rang, von der weitreichenden Wirkung und der großen Publikumsresonanz, welche der Funkautor Ernst Schnabel, Jahrgang 1913, einmal hatte, vermag man sich heute kaum noch eine Vorstellung zu machen. Seine Romane, Erzählungen und Reportagen sind so gut wie verschollen. Vom wachhabenden Offizier auf die oberste Rahe gejagt, das im Seegang schwankende Deck des Segelschulschiffs wie in einem umgekehrten Opernglas winzig klein unter sich. Damals, schreibt Ernst Schnabel an seine ältere Schwester, damals habe er gewusst, dass er sein Leben ändern, dass er Schriftsteller werden wolle. Zur See aber hat den 17-Jährigen nicht die Abenteuerlust allein gebracht. 1926 stirbt der Vater Ernst Schnabels. Während des Ersten Weltkriegs hat er das an der Heimatfront ungeliebte Dörrgemüse entwickelt. Später hat er es als Fabrikant und Erfinder in der sächsischen Kleinstadt Zittau zu Ansehen und Besitz gebracht. Damit ist es nun vorbei. Die väterliche Fabrik, stellt sich heraus, ist überschuldet. Wo eben noch Wohlstand war, herrscht jetzt Not, nachdem die Gläubiger und die Banken sich schadlos gehalten haben. Die einst herrschaftliche Villa in Zittau beherbergt seit jenen Tagen zahlende Gäste. Und Schnabel, noch ist er Stipendiat der Fürstenschule St. Afra in Meißen, gibt die Universität, wie auch die Pläne, Arzt oder Verleger zu werden, verloren. Am Ende der Unterprima verlässt Ernst Schnabel das Internat und die sächsische Metropole des Porzellans, um in Bremerhaven als Schiffsjunge auf einem Segelschulschiff der Handelsmarine der Großherzogin Elisabeth anzumustern. Aber statt der Romantik der Seefahrt erwartet ihn eine rigorose Disziplin, die sich allein über den Befehl und die Forderung nach schweigendem Gehorsam erklärt. Diese Erfahrung epaulettengeschmückter Autorität auf der einen und Duckmäusertum auf der anderen Seite wird ihn nie wieder loslassen. Nach Zittau schreibt er über einen Besuch des Präsidenten Hindenburg an Bord. Er hat uns Jungs nach dem Namen der Vaterstadt gefragt und wie es uns gefällt. Als Kleinster kam ich zuletzt an die Reihe. Die anderen hatten alle geschwindelt und gesagt, sehr gut. Ich habe einfach geantwortet, manchmal ist es ganz schön hier. Da hat er gelacht und gesagt, unser Divisionsoffizier war ganz grün im Gesicht geworden. Wenigstens einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Dekaden später noch wird die Schriftstellerin Elisabeth Plessen Ernst Schnabel als freiheitssüchtig, als Widerpart aller veräußerlichten Autorität beschreiben, selbst um den Preis einer ökonomisch ungesicherten Existenz. Und nicht viel mehr hat ihm auch die Seefahrt eingebracht. Nach 6 Jahren auf Küsten, Seglern und Dampfschiffen kommt er nun, 23 Jahre alt, 1936 wieder an Land und zurück nach Zittau, weil er sich in die Literatur und von Anfang an auch in ihren Olymp einschreiben will. Wie der spätere Freund Alfred Anders, ermutigt durch eine wohlwollende Reaktion aus dem Suhrkamp Verlag, versucht er sich in kleinen Erzählungen und Feuilletons, von denen einige der Görlitzer Rundfunk und die Zittauer Tageszeitung übernehmen. Und seit seiner Heirat 1938 schreibt er an seiner ersten großen Prosaarbeit, einer Geschichte über Liebe und Schuld, über die See und die Schiffe. 1939 erscheint sie als Ernst Schnabels erster Roman, Die Reise nach Savannah, im Verlag von Henry Gowatz und Eugen Klaasen in Hamburg. Das ist im Herbst und die deutsche Wehrmacht hat bereits Polen überfallen, am Anfang des Zweiten Weltkriegs, der 55 Millionen Menschen das Leben und nach seinem Ende ungezählten durch Flucht und Vertreibung die Heimat kosten wird. Schnabel, der unter Freunden seine Ablehnung der Nationalsozialisten nicht unterdrückt und noch kurz vor Kriegsausbruch mit seiner Frau auf einem Segelschiff nach Dänemark flüchten will, dieser selbe Mann meldet sich wenige Wochen nach Kriegsbeginn freiwillig zur Front. Ohne Kriegsbegeisterung, ja mit stiller Verachtung für alle Uniformen, aber aus einer männlichen Ehrauffassung entzündet an der Vorstellung, nicht zurückstehen zu können, seitdem sein jüngerer Bruder im Osten an der Front ist. Von Bord seines Schiffes, das in der Ostsee Blockadebrecher jagt, schreibt er an seine Frau. Es ist so viel Wahnsinniges in der Welt. Am Sonntag brachten wir einen finnischen Segler auf. Als wir dann mit dem Boot längsseits lagen, stand die Mannschaft an Deck und hielt unsere Leinen fest. Du hättest diese wunderbaren Köpfe sehen sollen. Aber einer war so bleich wie der andere. Und der Kapitän stand in seinem Sonntagsanzug, den er schnell angezogen hatte, auf dem Achterdeck. Sie dachten, wir wollten sie versenken. Das war natürlich Unsinn. Aber wenn es stimmt, dass er Ladung für England hatte, dann ist er sein Schiff los. Stell dir vor, das Einzige, was dieser arme Mann in der Welt besitzt, wird ihm genommen. Ich müsste Soldat sein an solchen Augenblicken, gleichgültig, irgendwie ganz rücksichtslos. Aber ich kann es nicht. Als Kommandant eines zum Vorpostenboot umgebauten Fishtrawlers eskortiert Schnabel Geleitzüge mit Handelsschiffen durch die Nordsee, auf denen jetzt kriegswichtiges Material und Soldaten transportiert werden. Zielscheibe für Unterseeboote und alliierte Flugzeuge, die im Mai 1942 sein Schiff versenken. Schnabel überlebt und bleibt Soldat bis zum letzten Tag dieses Krieges. Die Kämpfe, in die er verwickelt wird, die Begegnungen mit dem Tod, schildert er in Briefen als Erfahrungen wie aus einem Traum, unwirklich und weit entrückt, dem Zugriff des Beobachters entzogen und damit bis auf wenige Ausnahmen auch dem Schreiben. Der Krieg und das Leben im Nationalsozialismus werden auch später für den Schriftsteller Ernst Schnabel kein Thema sein. Aber sein Auftrag, die ihm anvertrauten Schiffe vor den drohenden Gefahren sicher in die Häfen zu bringen, fasziniert ihn. Der Kampf, nicht als schreckliches Abenteuer, in dem der schmachvolle Tod des Ritters und der Untergang eines heroischen Realismus noch einmal rückgängig gemacht werden könnte, wie bei Ernst Jünger, aber Krieg als seemännische Aufgabe, als Kommandantur, die Schnabel erfolgreich bewältigen will. Zugleich sind es aber auch Jahre, in denen er dem Wahnsinnigen in der Welt das Schreiben über das Leben auf See entgegensetzt. 1941 erscheint der Roman Nachtwind. Und zwei Jahre später, als sich 1943 das Kriegsglück von Hitlers Armeen in eine Kette von Niederlagen zu verwandeln beginnt, der Roman Schiffe und Sterne. In beiden Romanen sind die Meere nicht der Ort eines heimtückischen Krieges, wie Ernst Schnabel ihn erlebt, aber eine, wird er später schreiben, herrliche Gelegenheit für Männer. Eine Gelegenheit, wie es keine zweite gibt, sich zu bedenken. Sich selber und auch seine Liebe. Auch wenn diese Bücher als Seefahrerromantik später ein wenig belächelt und als Jugendsünden betrachtet wurden, hat Ernst Schnabel dort bereits in einigen Ansätzen erprobt, was ihn nach 1945 als Rundfunkautor berühmt machen sollte. In der Rolle eines subtilen, genauen Beobachters die Erfahrungen der Welt in immer neuen, überraschenden Brechungen bis an den Rand des Verstummens und bis dorthin zu treiben, wo aus Realismus wieder Fiktion wird. Zwei Briefe aus dem Krieg zeigen diese Entwicklung an. Fast immer war es der Stoff, der mich reizte und bezwang. Diesmal ist es anders. Diesmal ist es der Gedanke. Der Gedanke nämlich, die Welt aufzuschreiben, so wie sie um uns steht. So dunkel und verworren und leidvoll und listig und kühn und verzagt, wie sie ist. Und einige Zeit danach? Die Dichter müssen von den Malern lernen. Nicht, dass ich von ihnen mehr Impressionen und Anschaulichkeit verlangte, aber sie sollten sich von den Malern die Schweigsamkeit absehen. Erst mit der bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945 gerät Ernst Schnabel als Oberleutnant zur See in englische Kriegsgefangenschaft und wird zusammen mit der Besatzung auf seinem Vorpostenboot in Wilhelmshaven interniert. An seine Frau, die es zusammen mit den beiden während des Krieges geborenen Töchtern an die Ostseeküste in die Nähe von Lübeck verschlagen hat, schreibt er aus der Gefangenschaft: Du und ich, wir leben. Wir leben. Sag, ist es nicht ungeheuerlich? Ach, es wird schwer werden, was uns bevorsteht. Aber wir leben ja. Ich bin so voller unendlicher Dankbarkeit, so unsagbar glücklich. Es wird uns gelingen, unser Leben. Ich bin ganz ruhig und sicher. Es wird all unsere Kraft fordern, aber wir werden auch allen Segen von ihm haben. Wie alle großen deutschen Städte ist auch Hamburg durch die Luftangriffe stark zerstört. Zerborstene Häuser, leere Fassaden und Trümmerberge überall. Aber auf den schon wieder passierbaren Plätzen und Straßen tauschen Arbeiter die Schilder aus. Auf blau emailliertem Grund steht nun in weißen Buchstaben wieder Rathausmarkt statt Adolf-Hitler-Platz und Ballindamm statt Ostmarkstraße. Und an der Außenalster gegenüber dem Hotel Atlantik planieren die Dirnen, die von den Siegern nun in der neuen Zigaretten- und Schokoladenwährung entlohnt werden. Im September kommt Ernst Schnabel nach kurzer Kriegsgefangenschaft illegal ohne Zuzugsgenehmigung in diese Stadt. 6 Jahre sind seit seinem Debüt als Romanautor vergangen. Seine Veröffentlichungen im Dritten Reich haben ihn nicht kompromittiert. Ihr ausgesprochener Unterhaltungswert und ihre politische Harmlosigkeit wären die gravierendsten Vorwürfe, die man ihnen machen könnte. 1945 jedoch, unter der alliierten Kulturpolitik, kommt beides einer Empfehlung gleich. Und Schnabel hat, im Gegensatz zu manch anderen, keine Schwierigkeit, zuerst als freier Mitarbeiter im Hamburger Rundfunk Fuß zu fassen. Und schon wenige Monate später wird er von den britischen Offizieren, die den Sender im Auftrag der Militärregierung leiten, zum Chefdramaturgen gemacht. Das ist die Zeit, die den Nordwestdeutschen Rundfunk, den NWDR, zur Legende gemacht hat. Denn analog zur BBC in London verfolgen die Briten ein Modell, in dem der Rundfunk umgestaltet werden soll von der propagandistischen Posaune der Diktatur zur Instanz einer demokratischen Kultur. Wo aus Gewöhnung die deutschen Mitarbeiter Verbote und Zensur erwarten könnten, herrscht in einem bestimmten Rahmen Libertinage und Ermunterung zum kritischen Dialog. Ihre völlige Abwesenheit während der Jahre des nationalsozialistischen Regimes hat bei den Mitarbeitern der ersten Stunde eine Erinnerung gezeugt, die den Nordwestdeutschen Rundfunk einer Freiheitsutopie gleichsetzt. Heute, aus größerer Distanz befragt, erinnern die noch Lebenden den Rundfunk an der Roten Baumchaussee auch als Spielplatz, als ein Interregnum der Intellektuellen, als einen Ort mithin besetzt von kindlichen Idealisten. 1946 ist im Nordwestdeutschen Rundfunk und auch in anderen Sendern die Zeit der Dichterlesungen. Es sprechen unter vielen anderen Erich Kästner, Agnes Miegel, Martin Beheim Schwarzbach und Ernst Kreuder. Und es ist die Zeit des runden Tisches, an dem fast alle Fragen der Zeit, die dringenden und die weniger dringenden, mit Emphase diskutiert werden. Unter dem Einfluss der Briten beginnen Versuche mit dem Feature und die ersten Hörspielbearbeitungen werden gesendet. Von Ernst Schnabel unter anderem Travens Totenschiff und Pliviers Stalingrad. Kaum ein Jahr später macht ihn sein erstes eigenes Hörspiel einer großen Zuhörerschaft bekannt. Es trägt den Titel Der 29. Januar und schildert einen einzigen Tag in den Trümmern einer Großstadt. Ein Credo auf die Menschlichkeit in einer wirren, durch die Not bestimmten Zeit. Ein Stück, in dem sich schon die kunstvolle Collage zeigt, die später die Technik seiner Features bestimmen wird. Aber es ist nicht dieses Handwerk des Schreibenden allein, das Schnabel auszeichnet. Es ist auch, erinnern sich die Wegbegleiter, seine seismografische Wahrnehmung, seine intuitive Fähigkeit, die Welt um ihn herum aufzunehmen. Während in dem in Besatzungszonen aufgeteilten Land das Reisen kaum möglich ist, kann Ernst Schnabel schon wieder ins Ausland fahren. Eine Einladung der Engländer bringt ihn auf die britische Insel und auch nach London in das Haus der BBC, wo ihm eine große literarische Zukunft vorausgesagt wird. Doch in den äußeren Erfolg mischt sich bereits ein anderer Ton, aus Skepsis, Selbstzweifel und dem Gefühl der Fremdheit in der Welt. Aus Wilton Park bei London, wo er mit deutschen Kriegsgefangenen diskutiert, die einige Spielregeln der Demokratie einüben sollen, schreibt er im Mai 1947 über das Hörspiel der 29. Januar an seine Frau: Wo soll ich anfangen? Bei meinem Hörspiel. Man wird es vergessen, ich weiß es. Aber man wird auch meine anderen Arbeiten vergessen, das weiß ich auch. Als ich schrieb, es solle nicht mehr sein als ein Stück Journalismus, log ich. Es sollte mehr sein. Aber das durfte ich aus sachlichen Gründen nicht wahrhaben. Es ist im Ganzen nicht gelungen, ich weiß es. Aber es liegt nicht an der Kürze der Zeit, sondern an mir. Es gelingt mir nur zufällig etwas. Das ist schlimm. Hinter den sachlichen Gründen, die Ernst Schnabel glaubt, vor sich verstecken zu müssen, steht ein Autorendilemma so alt wie die Literatur selbst. Dass der Zwang des Geldes die künstlerische Entfaltung des Schreibenden bedrohen oder gar verhindern kann. Die ganze kommende Radioliteratur Ernst Schnabels, die ihn in den 50er Jahren zu einem bekannten, gar berühmten Autor machen wird, ist von diesem Konflikt überschattet. Denn im Gegensatz zur öffentlichen Anerkennung, erst in den 60er Jahren wird für das Zeitungsfeuilleton die Literatur des Radios, das Feature und das Hörspiel zur Quantité negligeable werden. Im Gegensatz dazu hält Schnabel seine Arbeit im Funk, bis auf Ausnahmen, für Brotarbeit. Destruktiver jedoch als diese Zerrissenheit ist sein auf die große Literatur, auf den überragenden Roman zugespitzter Selbstanspruch. Er wird ihn ein Leben lang in einer den Atem eng machenden Anspannung fixieren und auch wie auf der Flucht vor sich selbst durch die Länder aller Kontinente treiben. Die Zeit der schönen Not, des kulturellen Überschwangs, diese Zeit, der in anderen Bereichen bereits die Währungsreform die Schwingen gestutzt hat, neigt sich auch im Sender mit der Gründung der Bundesrepublik ihrem Ende zu. Er wird deutsch. Das Fest, das die Mitarbeiter des Senders den Hamburger Künstlern und Freunden in der Nacht vor seiner Übergabe an den neuen Generalintendanten Adolf Grimme geben, dieses Fest erweckt den Eindruck, als würde in einem schrillen Rausch in den Untergang getanzt. Am Morgen verschließt der Redakteur des Nachtprogramms alle Zimmertüren des Trakts, in dem die Kultur zu Hause ist, und wirft die Schlüssel aus dem Fenster. Ein Sturm im Wasserglas. Für Ernst Schnabel jedoch bringt die neue Zeit auch den Eklat. Nicht lange nach dem Wechsel, im Februar 1949, notiert er: Auf der Klimax der Verwirrungen, Intrigen, Unglücksfälle und Idiotien bin ich zu Grimme gegangen und habe ihm meine Meinung und die Wahrheit gesagt. Das hat anderthalb Stunden gedauert und war wirklich vollständig. Es verlief im angenehmsten Tonfall und ich verband es mit meiner Kündigung und der Bitte, mich sofort gehen zu lassen, die er annahm. Inzwischen werde ich nun bombardiert mit Vermittlungsvorschlägen von Dritten. Sogar die Militärregierung in Berlin hat sich schon eingeschaltet und Sendboten von ihm. Und diese Narren kapieren nicht, dass man nicht bleiben darf, wenn man die Wahrheit gesagt hat. Nicht aus Freiheitsdrang, nicht aus der Hoffnung auf das Schreiben allein verlässt Ernst Schnabel den Funk. Seine Kündigung ist für ihn auch eine Frage der Moral geworden, ein Ausdruck persönlicher Wahrhaftigkeit. Eine Reaktion, an der in unserer Zeit gerade die Akteure im Geschäft der Kultur weniger die Aufrichtigkeit und den Anstand als die bloße Lächerlichkeit wahrnehmen. Auch später wird gerade diese Suche nach Wahrhaftigkeit Ernst Schnabel immer wieder in einen Rigorismus fast anarchischer Form führen. Und sie wird ihm immer seltener Bewunderung eintragen. Diesmal jedoch spricht er für eine Mehrheit im Haus, als er an der Roten Baumchaussee seine Kritik in einer tumultuösen Versammlung vor fast allen Mitarbeitern wiederholt und geht. Der Generalintendant Adolf Grimme hat mehr als 100 Mitarbeitern die Entlassung schicken lassen. Seine Kritiker begreifen das nicht nur als Korrektur an einem sich immer weiter aufblähenden Apparat, sondern teilweise als ebenso politisch wie eine zweite, gravierendere Entscheidung, die Ernennung von Herbert Blank zum vorläufigen Intendanten des NWDR. Ironischerweise könnte vermutet werden, dass dessen Weltanschauung durchaus mit den Ideen der sogenannten antifaschistischen Fortschrittskräfte sympathisiere. Aber in Wahrheit, wie sich sehr schnell herausstellt, kommt das Weltbild Herbert Blanks aus dem Kreis um den NS-Ideologen Otto Strasser, mit dem er im Dritten Reich mehr als eng verbunden war. Seine Intendanz bleibt auch nur ein kurzes Intermezzo. Am Ende der Affäre, Schnabel hat sich trotz aller Bemühungen nicht mehr umstimmen lassen, schreibt er an seine Frau: Ich habe nur einfach das, was ich für verderblich halte, nicht mitgemacht. Eigentlich weiß ich keinen, der das, was geschehen ist und geschieht, nicht ebenso verderblich findet wie ich. Nur die Konsequenzen haben sie nicht gezogen. Um unsere Existenz habe ich keine Angst. Aber die verlorenen Jahre tun mir unendlich leid. Und zur Hälfte sind sie verloren. Denn alles, was ich an Arbeit und Empfindung in das Haus gesteckt habe, das wird untergehen. Daran kann kein Zweifel sein. Drei Romane und im Jahr seines Ausscheidens 1949 ein Band mit Erzählungen, die teilweise noch im Krieg geschrieben worden sind, haben den nun 36-Jährigen als Erzähler ausgewiesen. Seine Prosa, allerdings wie später seine Features und Hörspiele, schon immer aus der Distanz des Beobachters geschrieben, ist eher konventionell und bietet so wenig Überraschendes, dass nichts auf einen Autor hinweist, der schon sehr bald eine ganz neue literarische Gattung kreieren wird. Die Veröffentlichungen haben ihm Anerkennung, aber nicht den Enthusiasmus des Publikums und der Feuilletonisten eingebracht. Denn schon jetzt, kurz vor seinem Durchbruch als der Autor des Features, dieser Form ohne Regel, aus Nachricht, Reflexion, Prosa, Reportage und Poesie, in der er es zur Meisterschaft bringen wird, schon jetzt ist Schnabel in der Öffentlichkeit eher ein Mann der Radioliteratur als des gedruckten Wortes. Und er ist für Hunderttausende von Hörern eine Stimme, melodisch, warm und körperhaft, voller überraschender Nuancen und traumwandlerisch übereins mit ihrem Text. Vielen ist diese Stimme vertraut und zugleich auch geheimnisvoll gewesen. Eine Gestalt der eigenen Fantasie. Ernst Schnabel, die breite, glatte Stirn über dem schmalen Gesicht mit den weit auseinanderstehenden dunklen Augen, die gerade vorspringende Nase über schmalem Mund, zigeunerhaft fand er sich selbst und unterstrich das fremdartig Südländische, das man in ihm sehen konnte, durch das kurze, gelockte Haar. Mit einem festen Autorenvertrag schreibt er 1950, die Bundesbürger stehen dicht vor der ersten Tourismuswelle, für den NWDR allein 7 Reisefeatures. Eine Tour d'horizon europäischer Hauptstädte wie Helsinki, Paris und Rom. Bereits im Frühjahr aber hat der Rundfunk sein Hörspiel »Ein Tag wie Morgen« gesendet. Experimentell in Form und Methode schildert Schnabel mit Hilfe von 80.000 Tagebuchaufzeichnungen von Hörern, um die der Sender zuvor gebeten hatte, in einer großen Collage einen Tag im Nachkriegsdeutschland. Die öffentliche Reaktion macht das Stück zum Ereignis. Nicht, weil hier 30 Jahre früher als in der Geschichtsliteratur ein authentisches Bild der Gesellschaft versucht wird, sondern weil durch diese Darstellung des deutschen Alltags der nur mühsam durch die neue Behaglichkeit kaschierte Graben zwischen rechts und links aufbricht. Dem Beobachter Ernst Schnabel wird von links Reaktion und Fortschrittsfeindlichkeit und von rechts Nestbeschmutzung und Sympathie mit den Kommunisten vorgeworfen. Und weil die letzteren Vorwürfe auch aus dem Verwaltungsrat des NWDR kommen, schreibt Schnabel an den Generalintendanten Grimme über seine eigene Perspektive in diesen Nachrichten aus der Gesellschaft. Was diese Perspektive nun anbetrifft, verehrter Herr Doktor, glauben Sie mir, ich hätte gewiss lieber ein frisches Packet an Hörspiel geschrieben. Ich bin schon vom Temperament her kein Rächer und Mahner und professioneller Albtraum. Aber die Betrachtung der gegenwärtigen Zeit hat mich gelehrt, dass man sich zuallererst anschauen muss, was es da anzupacken gibt. Ich bin sehr für die Zukunft. Allerdings glaube ich, dass es keine Zukunft gibt, die nicht aus Gegenwart und Vergangenheit kommt. Bestimmte Vorfälle zeigen mir nun, dass mit unserer Gegenwart einiges nicht in Ordnung ist. Und am wenigsten in Ordnung zu sein, scheint mir die Art und Weise, wie wir im Allgemeinen heute unsere Vergangenheit verstehen. Ich möchte mich ausnahmsweise einmal auf einen großen Mann berufen. Schiller hat den berühmten Satz vom Theater als moralische Anstalt niedergeschrieben. Und ein zweiter Satz von ihm heißt, die Kunst habe das Publikum zu inkommodieren. Beide Sätze zusammen ergeben ein recht deutliches Bild seiner Vorstellung von dieser moralischen Anstalt. Was mich nun betrifft, ich glaubte, mit diesen Briefen eine außerordentliche Möglichkeit, moralisch zu sein, in der Hand zu haben. Ich konnte moralisch sein, indem ich dem Publikum, das Publikum vorhielt. Unsere 80.000 Briefe kamen entschieden aus dem Publikum. Der Moralist Ernst Schnabel, und er kann es bis zur Starrköpfigkeit sein, wird den absurden Ruf, ein Kommunist oder doch einer ihrer Sympathisanten zu sein, nie wieder los. Konrad Adenauer wird ihn später, als er nach dem Rundfunk greift, einen heimatlosen Linken nennen. Der so lange strangulierte Begriff vom Patriotismus, den er für sich reklamiert, macht ihn aber nicht zum Parteigänger. Er ist nichts anderes als Ausdruck für ein mehr und mehr erschüttertes Gerechtigkeitsgefühl, für die wachsende Resignation, es könne nie eingelöst werden. Entgegen allen trotzigen Bekenntnissen wird Ernst Schnabel ein Außenseiter bleiben, ein ruhelos Reisender, so ganz und gar, dass er gegen Ende seines Lebens wehmütig feststellt, es sei weniger eine Welt zu kennen, als sie zu haben, so wie der Freund Alfred Andersch. Im Herbst 1951 wird Schnabel dem Verwaltungsrat des NWDR als Intendant vorgeschlagen. Er zögert, aber schließlich wird er gewählt. Mit einem Vertrag, der ihm ausdrücklich die Kündigung von einem Tag zum anderen gewährt. Nach 3 Jahren kehrt der Schriftsteller in den Sender zurück. Ihn reizen die Brücke und das Kommando, die Möglichkeit zu gestalten. Ganz unvorstellbar erscheint heute für eine Rundfunkanstalt diese Personalunion. Intendant, Romancier und herausragender Autor im eigenen Medium zu sein. Doch sie gelingt. Der Nordwestdeutsche Rundfunk wird für eine Zeit zu einem Schmelztiegel der Kultur. Für wenige Jahre hat seine Legende tatsächlich gelebt. Schnabel engagiert sich für das Nachtprogramm, den Vorläufer der dritten Programme, und für das Hörspiel. Er unterstützt die neuere Musik von Anton Webern über Arnold Schönberg bis Werner Egk. Und er macht den Sender zum wichtigen Mäzenaten der jungen deutschen Literatur. Es schreiben Ingeborg Bachmann, Arno Schmidt, Alfred Andersch, Günter Eich und Ilse Eichinger für das Haus. Die Liste lässt sich nicht vollständig aufzählen. Er fördert die kritische Dokumentation und den Disput und weiß zugleich, dass es noch mehr gibt. Die Unterhaltung, das Bedürfnis einer großen Hörerschaft. Später wird er die obligatorische Frage, ob ihn in dieser Stellung auch ihre Macht interessiert habe, mit einem kategorischen, freigeistigen Nein beantworten. Genutzt aber hat er sie. Wie sollte es anders sein? Die wenigen überlieferten Unterlagen berichten davon, wie der Intendant allergisch reagiert auf alle Versuche, seine Autorität in Frage zu stellen, nicht nur die künstlerische. Zugleich ist er ebenso für die Mitarbeiter wie für die Künstler da. Als Gäste empfängt er sie auf den Eingangsstufen des Hauses. Neben den Programmen steht aber die Verwaltungsarbeit, die Schnabel auch hier genau nicht mit leichter Hand absolviert. Und es gibt die Politik und die Politiker. Seit Beginn der 50er Jahre sind die Rundfunkanstalten zunehmend in das besitzergreifende Interesse des Staates und der Parteien geraten. Staatstragend wünscht man sie sich dort, und der Begriff Proporz hat Konjunktur. Von Ernst Schnabels Widerstand in ihren Bestrebungen nach Einfluss immer wieder düpiert, lassen die politischen Vertreter keine Möglichkeit zum Konflikt aus. In dieser ständigen Auseinandersetzung bricht Schnabel Ende 1952 während einer außerordentlich kontroversen Sitzung des Verwaltungsrats mit einem Herzinfarkt zusammen. Während der Rekonvaleszenz, in der sein mühsam überdeckter Zwiespalt zwischen Literatur und Rundfunk erneut mit Vehemenz aufbricht, schreibt er aus dem Krankenhaus: Was meine Krise anbetrifft, da ist Optimismus nicht am Platze. Was andere Leute von mir halten, wie ich meinen Job erfülle, die Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrauen in meiner Person ergeben, alles das spielt doch gar keine Rolle im ganzen Spiel. Mein Lebensziel ist, Schriftsteller zu sein und als Schriftsteller etwas auf die Beine zu stellen. Nun bin ich 40. Vom Letzteren kann überhaupt noch keine Rede sein. Aber ob ich überhaupt ein Autor bin, noch nicht einmal das ist entschieden. Was ich bisher gegeben habe, waren doch bestenfalls Talentproben. Aber was ist schon Talent? Zu einem Autor braucht's schon etwas mehr noch. Und Unersättlichkeit ist da sehr wohl am Platze. Andersch und derartige Leute sind doch gar kein Maßstab. Meine Krise, meine Panik besteht nun eben einfach darin, dass ich die Jahre hinter mir habe, in denen ich mir leisten konnte, in meinen Augen immerhin eine Hoffnung zu sein. Aber ich habe mir mit falschen Dingen, die ich gemacht habe, und mit Dingen, die ich falsch gemacht habe, mein Horizont fast hoffnungs. Zwar hat die Intendanz, die er zunehmend als Galeerenarbeit empfindet, sein Schreiben behindert. Aber das Gericht, das er immer wieder über sich eröffnet, kommt nicht aus Erfolglosigkeit, sondern aus einem bohrenden Selbstanspruch nach literarischer Größe. Mit seinen kurz vor und auch noch während der Intendanz entstandenen Features, das große Tamtam, Interview mit einem Stern und dem Bericht über Grönland, sechs Versuche, ein unbeschreibliches Land zu beschreiben, mit diesen Arbeiten hat Schnabel das Feature zur Kunstform gemacht und sich in die Literatur eingeschrieben. Doch seine Qualen wachsen. Im Spätherbst 1954 notiert er: Mir ist, als wäre etwas in mir abgelaufen. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass es einfach das Leben sei, das da zu Ende ist. Aber so einfach läuft das wohl nicht aus. Es muss etwas anderes sein. Die Kraft, den jahrelangen Selbstbetrug mit Funk und Aufgabe und Betrieb noch länger aufrechtzuerhalten, kann es schon eher sein. Nur glaube ich, ist es das nicht allein. Im Sommer habe ich ein paar Mal ein wenig aufgeflackert. Ich habe das Fliegen gelernt, so schwer es mir fiel. Ich habe mein Feature geschrieben, den Lindbergh. So wenig es war, es hat ein bisschen weitergeholfen, aber nicht weit. Nicht weiter eigentlich, als bis zu dem Augenblick, in dem ich einsah, dass ich mir so in solchen Schreibkünsten ohne Bedeutung mit männlichen Beschäftigungen und seit einiger Zeit auch noch mit etwas Alkohol, seit langem ja schon weiterhelfe, seit Jahren, von einer Niederlage zur anderen. Dieses ganze, so mühselige Leben hindurch. Ließe sich dieses mühselige Leben nur von außen betrachten, wie eine Autorenvita, die abgedruckt auf der Rückseite eines Buches die Jahre und den Fluss der Publikationen notiert, dann ließe es sich lesen wie eine erfüllte Existenz. Das Einvernehmen mit sich selbst jedoch. Ernst Schnabel muss es wie Stillstand erschienen sein. Der Kalte Krieg hat in den 50er Jahren die Westintegration der Bundesrepublik beschleunigt und zugleich ein gereiztes, von Intoleranz gezeichnetes innenpolitisches Klima geschaffen. In dieser Atmosphäre steht 1955 die Teilung des NWDR in zwei Sendeanstalten bevor. Mit der Begründung, dem Prozess der Kritiker und Befürworter hat nicht im Wege stehen zu wollen, macht Ernst Schnabel im Januar von seiner sofortigen Kündigung Gebrauch. Erleichtert und in großen Erwartungen nun den Roman verfassen zu können, der ihn aus den Schreibkünsten ohne Bedeutung erlöst, geht er im Frühjahr nach Italien. In nur wenigen Monaten entsteht Der sechste Gesang. Ein Roman über Odysseus, der als gescheiterter Held nach einem Schiffbruch auf die Insel der Phäaken kommt. Ein Kritiker wird ihn nach seinem Erscheinen das poetischste Prosawerk der deutschen Nachkriegsliteratur nennen. Zu dieser Zeit wird von Hamburg aus ein neuer Intendant für den kommenden NDR gesucht, der auch nach der Teilung eine der größten Sendeanstalten bleiben wird. Ernst Schnabel, noch ist er im Süden, ist trotz seines Rückzuges recht gut über das Auf und Ab dieser Suche informiert. Im September 1955 schreibt er nach Hause. Das Gefühl, von meiner Arbeit durch den Funk abgeschnitten zu werden, lässt nach, einfach dadurch, dass das Buch wächst, dass ich ein ganz gutes Gefühl habe und dass ich ein Ende der Beschäftigung mit ihm durchaus absehen kann. Wenn die Formen und Bedingungen für eine Intendanz honorig wären, würde ich ja sagen. Aber ich würde mich gegen niemand in der Welt abwägen lassen. Der Reiz des Rundfunks ist noch keineswegs verflogen. Und die Erinnerungen an eine Einbahnstraße, an den verstellten Horizont, sind nach der Erfahrung des Schreibens schon ganz blass geworden. Es beginnt eine Irrfahrt der Gefühle, ein ständiger Wechsel zwischen dem Wunsch, die Intendanz noch einmal zu übernehmen, und der Furcht, sich als Person aufzugeben. Weniger als Schriftsteller hier, denn als Mann einer schon verklungenen Epoche, der sich sorgt, sein Ehrgefühl und seine Satisfaktionsfähigkeit zu verlieren. Eine Haltung, die eine Vielzahl von Schnabels Entscheidungen und auch seine Ansichten bestimmt. Kurz nachdem er zum ersten Mal sein Interesse an der Intendanz gezeigt hat, schreibt er: Wie immer das Buch sein mag, mit ihm hat sich entschieden, ob ich ein Schriftsteller bin oder nicht. Ich bin zu alt, um noch große Wunder der Entwicklung für mich erwarten zu können. Aber ob ich wieder zum Funk zurückgehe oder nicht, scheint mir ganz und gar nicht mehr von mir, sondern von den anderen abzuhängen. Werden Sie mich fragen? Und werden Sie vor der Frage nicht noch so viel Unsinn treiben, dass man schon aus Prestigegründen Nein sagen muss? Nur einen Tag später, heißt es. Ich sehe keine Aufgabe im Funk für mich. Die Zustände in Deutschland sind mir im Grunde ganz wurscht. Wenn ich hier eine deutsche Zeitung in die Hand bekomme, ist mir, als steckte mir jemand den Finger in den Hals. Und noch einmal 3 Wochen später, die Reinschrift des 6. Gesangs ist abgeschlossen. Ich habe gesagt, dass ich jederzeit und für jedes Gespräch zur Verfügung stünde, auch für Gespräche, die nichts mit der Intendanz zu tun haben, sondern sich einfach um Rundfunkfragen drehen, in denen der Verwaltungsrat beraten werden will. Ich halte mich in aller Bescheidenheit in diesen Fragen für erfahrener als die meisten anderen. Aber auch für ein Intendantengespräch stünde ich zur Verfügung. Also, ich bin zu allem bereit. Nur zu einem nicht und unter ganz und gar keinen Bedingungen. Dazu nämlich, dass ich hinaufkomme, um den Herrn den Gedanken, sich mit mir zu unterhalten, nahezubringen. Vielleicht hat Ernst Schnabel mehr als 2000 Kilometer von Hamburg entfernt die Entwicklung im NWDR falsch eingeschätzt, die bereits gegen ihn spricht. Und vielleicht hat er seinem Wunsch, noch einmal Intendant zu werden, doch misstraut. Beide Fragen können jedoch getrost historische Konjunktive bleiben. Denn dem Medium Rundfunk gegenüber verhält sich Schnabel hier und später immer wieder, als sei es seine kannibalische Geliebte. Obwohl er sieht, dass sie die großen literarischen Hoffnungen, die er in sich gesetzt hat, verzehrt, kommt er nicht los von ihr. Auch die kommenden Jahre bleiben von dieser Ambivalenz einer Liebe geprägt. 1956 erscheint im S. Fischer Verlag Schnabels Roman »Der 6. Gesang«. In diesem Jahr werden in der Bundesrepublik über 15.000 Neuerscheinungen veröffentlicht, was sich aus heutiger Sicht wie Bescheidenheit liest. Auf die Frage der Demoskopen nach ihren Lieblingsautoren nennt das Publikum Thomas Mann und Ernest Hemingway, der 2 Jahre zuvor den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Unter den Deutschen folgen Hermann Hesse, Robert Musil, Gottfried Benn und Heinrich Böll. Der Ehrgeiz, sich endlich einzureihen unter die großen Prosaisten, bleibt aber unerfüllt. Wieder zeigen die Rezensenten Wohlwollen. Diesmal gemischt mit ein wenig Ratlosigkeit, wo Schnabel im Kanon der Gegenwartsliteratur unterzubringen sei. Die bisher behauptete thematische und stilistische Verwandtschaft zu Joseph Conrad, die Schnabel mehr geschadet als genützt hat, kann sich mit einem antiken Stoff konfrontiert auch die leichtfertigste Kritik nicht länger leisten. Das Etikett für den 6. Gesang heißt jetzt modernisierter Mythos und signalisiert, dass sein Autor in der zeitgenössischen Literatur zwischen allen Stühlen sitzt. Nach dem 2. Abschied vom Nordwestdeutschen Rundfunk, nun seit mehr als einem Jahr wieder freier Schriftsteller, beschäftigt Ernst Schnabel sich neben seinen Rundfunkarbeiten mit einem weiteren Roman. In einem Brief aus dem Herbst 1956 schreibt er über den 6. Gesang: Es ist kein wichtiges Buch, leider nicht. Und man wird sich nicht darum reißen. Aber ich glaube doch, dass ich damit bestehen kann. Leider ist mein neues Buch in diesem Sinne auch nicht wichtig. Und nur eine Marginalie am Rande. Aber nun, ich habe mir fest vorgenommen, danach nichts mehr zu schreiben, was mit abgelebten Zeiten zu tun hat. Die Zurückhaltung in diesen Zeilen täuscht aber über den Erfolg und das Ansehen hinweg, die ihr Verfasser in der zweiten Hälfte der 50er Jahre erlebt. Von den Rundfunkanstalten als berühmtester Autor des Features hofiert und von Verlagen umworben, erhält Ernst Schnabel 1957 den Fontane-Preis in Berlin. Ein Jahr später erscheinen 2 seiner wichtigsten Arbeiten. Der Bericht »Anne Frank – Spur eines Kindes«, der in 20 Sprachen übersetzt und allein in der Bundesrepublik mit 174.000 Exemplaren verlegt worden ist, und der Roman »Ich und die Könige«. Doch der überragende Erfolg, den er nicht an den verkauften Exemplaren, sondern nach der Anerkennung durch die Literaturkritik und ihre Platzvergabe misst, bleibt ihm versagt. Immer deutlicher wird Schnabel allein zum Rundfunkautor, der für ein Medium schreibt, das zwar Öffentlichkeit produziert, aber selbst zunehmend an ihren Rand gerät. Über die Ignoranz der Gazetten urteilt er 15 Jahre später in einem Interview: Ich habe nie einen Roman für den Rundfunk geschrieben, auch im 6. Gesang nicht. Ich habe ihn nur nach den Ohren geschrieben. Wenn man das tut, bleibt man nach wie vor als Rundfunkautor bekannt. Also keinem Menschen. Warum er aber als Romancier erfolglos bleibt, hat darüber hinaus noch einen anderen Grund. Mit beiden Romanen, dem Sechsten Gesang und Ich und die Könige, verlässt Ernst Schnabel die Gegenwartsliteratur der 50er und 60er Jahre, deren Autoren, so referiert die Literaturgeschichte, eine sozialkritische, realistische Erzählweise pflegen. Was aber in der Nachkriegsliteratur im Mittelpunkt steht, wie in den Arbeiten von Köppen, Böll, Grass und Andersch, das ist die Frage nach der jüngsten Vergangenheit und nach der Gegenwart. Nach der Diktatur, nach ihrem Ende und dem beargwöhnten Versuch, eine bürgerliche Welt zu rekonstruieren, in der alles, was sie einmal ausgemacht hat, Identität und das Versprechen auf inneren Halt, Fortschritt und die Bewahrung von Tradition, Moral und die Verbindlichkeit ihrer Grenzen, wo all dies in Frage gestellt oder gar für immer verloren ist. Schnabel jedoch greift in seinen Romanen auf die Antike und die Demaskierung ihrer Mythen zurück. Auf Odysseus und seine Entlarvung als gescheiterter Held, auf Daedalus und seine Entdeckung als erster Ingenieur unserer Zeit. Doch es bleibt ein Odysseus, der nicht Warschau und Paris besetzt, nicht Leningrad belagert und dessen Nimbus nicht in den Trümmern von Stalingrad verblutet. Und es ist ein Daedalus, der nicht die Welt mit Stacheldraht umgibt, nicht die Gaskammern und Krematorien für Auschwitz konstruiert und keine Pläne für den Bau der Atombombe entwirft. Die Geschichts- und Gegenwartslosigkeit, die Schnabel in seinen Romanen eingeht, ist aber nicht als Flucht gedacht, die sein unentwegtes Reisen und Entdeckertum in dieser Zeit auch mitbestimmt. Denn trotz aller Zweifel, mit denen er seine Arbeit immer wieder überhäuft, in dieser Art der Welt zu begegnen und über sie zu schreiben, wähnt er das Billett zur großen Literatur, zur Prosa über das Menschsein schlechthin. Der Sechste Gesang und Ich und die Könige sind so dem modernen Roman in fast nichts, dem Märchen aber in vielem verwandt, in seiner menschlichsten und poetischsten Weise. 1962, im Jahr der Spiegel-Affäre, die das Ende der Ära Adenauer einleitet, kehrt Ernst Schnabel nach 7,5 Jahren zum zweiten Mal zum NDR zurück. Zusammen mit Rolf Liebermann gibt er das dritte Programm des Hörfunks heraus. In dieser Allianz zeigen sich bald Risse. Nachdem Schnabel vehement für den Spiegel und gegen Strauß und Adenauer eingetreten ist, kündigt Liebermann wegen dieser, wie er schreibt, oppositionellen Politiker, die er nicht mittragen könne, seine Mitarbeit am dritten Programm auf. Der äußere Bruch wird zwar mühsam überwunden, aber es bleibt ein gestörtes Verhältnis, ein sich aus dem Wege gehen zurück. Es ist die Zeit, in der sich die künstlerische und private Krise zuspitzt, die das Leben Ernst Schnabels schon seit Beginn der 60er Jahre bestimmt. Im Januar 1963 schreibt er von einer Reise nach Warschau an seine Frau. Es war ein sehr langer Flug gestern. Weil Nebel in Holland war, kreisten wir sogar eine Weile über Paris. Dann nach Amsterdam, nach Ameland, wo mein Schiff untergegangen ist. Hamburg, Fehmarn, die ganze Ostseeküste meiner Schonerzeit, bis Hiddensee und Rügen. Stettin und die Straße, wo ich arbeitslos war. Es liegt nicht viel Schnee in diesem Jahr, nicht genug, um alles auszuwischen. Und so habe ich einen ganzen Tag lang die Erde angesehen wie ein Gipsmodell der Welt. Verfremdet, aber erkennbar in jedem Zug. Es gab Zeiten, wo ich dergleichen für ein Abenteuer gehalten habe. Es war auch diesmal eins. Nur das Resignierendste der Welt. Ich merkte, dass ich über mein Leben dahin flog. Da war nichts, was ich nicht kannte. Und ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin so entzwei, so betroffen, dass ich mir nichts wünschte als Dickicht, um mich zu verstecken. Es gibt aber kein Gebüsch auf diesem Gipsmodell der Welt. Ich werde also nach Hamburg zurückkehren. Und davor ist mir sehr Angst. Wer mit Ernst Schnabel im Rundfunk gearbeitet hat, erinnert sein nie versiegendes, zuweilen aufschäumendes Temperament, seinen herausragenden künstlerischen und handwerklichen Anspruch, der ihm alles Mittelmaß verdächtig, ja auch verächtlich machte, seinen Ideenreichtum und seine Fähigkeit, da wo er Möglichkeiten sah, die Menschen in seiner Umgebung, die weit über den Sender und das Land hinausging, anzuregen und zu eigenen Arbeiten zu animieren. Auch jetzt in den Spielzeiten des dritten Programms, wo er jede Woche unter ein eigenes Thema aus Kunst, Literatur, Musik, aus Politik und Philosophie stellt, wo er ein Programm verwirklicht, das den heutigen Hörer wehmütig machen muss, auch jetzt ist dort nichts von seiner wachsenden Depressivität, von dem immer unüberwindbarer werdenden Konflikt zwischen dem Schreiben, der Liebe und dem Rundfunk sichtbar. 1965, als Schnabel nach einer Verlängerung endgültig die Herausgabe des dritten Programms beendet, zeigt der Protest gegen die in diesem Jahr verabschiedeten Notstandsgesetze, wie dünn und brüchig in der Bundesrepublik der Konsens zwischen den Generationen geworden ist. Für die Jüngeren haben Staat und Gesellschaft die Aussichten auf Wandel und Umbruch verstellt. Im Jahr zuvor hat Ernst Schnabel einen zweiten Herzinfarkt erlebt. Nach 30 Jahren ist seine Ehe endgültig zerbrochen. Und sein Verhältnis zu den beiden nun erwachsenen Töchtern ist zum Konflikt, mehr aber noch zu einer Beziehung im Schweigen geworden. Im Frühjahr 1965 notiert er: Ich war glücklich, als ich im letzten Herbst den Infarkt bekam, denn ich glaubte am Anfang ganz fest, dass ich ihn nicht überstehen würde. Ich habe nichts dazu getan. Ich habe nachts gebetet, sterben zu können. Aber zum Nichts betet es sich vergeblich. Es gibt zwar etwas noch, das mir Mut und Hoffnung machen könnte, vielleicht. Aber das für mich zu erwarten, habe ich kein Recht mehr. Äußerlich geht es weiter wie bisher. Und die Hoffnung auf die Liebe, die er in seinen frühen Erzählungen und Hörspielen zum Mittelpunkt der Welt machen wollte, erfüllt sich nicht. Das Glück hat nun nicht mehr die Literatur als flatterhafte Verbündete, aber den Tod. Gegen Ende des Jahres versucht er in München, seinem Leben ein Ende zu machen. Ich habe mich vor 14 Tagen vergiftet. Ich habe es nicht in Verzweiflung getan, sondern in voller Überlegung. Es war gut vorbereitet und ich konnte damit rechnen, dass es glücken würde. Ich schreibe wirklich glücken. Es war seit langer Zeit der erste vollkommen glückliche Moment, den ich erlebt habe. Das innere Drama eines anderen, gar das Gefühl, dass er von seiner Endlosigkeit hat, ganz empfinden zu wollen, dem ist eine ähnliche Aussichtslosigkeit beschieden wie dem Begreifen eines Menschen, der sich unrettbar krank wähnt. Auch das glückliche Wunder, das dann doch noch einmal in den Weg treten mag, es bleibt gleichwohl fern und manchmal gar rätselhaft. Ernst Schnabel aber widerfährt es und er vermag sich zu fangen. Ist es die Liebe zu einer wesentlich jüngeren Frau, die er erwidert findet? Ist es das Erlebnis, ihr, der jungen Schriftstellerin Elisabeth Plessen, die eigenen Erfahrungen weitergeben, den Weg leichter machen zu können? Oder ist es gegen Ende der 60er Jahre seine erneute Auseinandersetzung mit dem Feature, dass er weiter und, wie es nach seinem Tod heißt, vielleicht sogar zu Ende entwickelt? 1970, die CDU hat ein Jahr zuvor nach zwei Dekaden die Regierungsgewalt im Bund verloren, verlässt Ernst Schnabel, der nach dem dritten Programm im Sender Freies Berlin für das Fernsehen die literarische Illustrierte gemacht hat, nach einem politischen Zerwürfnis mit dem Intendanten Franz Barsig zum dritten Mal eine Rundfunkanstalt. Es ist das letzte Mal. Und sein Protest ist wiederum weniger der des politischen Parteigängers als der des Moralisten. Er empfindet es als verwerflich, dass die sogenannte außerparlamentarische Opposition im Sender kein Forum wie andere und ihr möglicher Gesprächspartner, den er zusammen mit Rudi Dutschke einladen will, der Schweizer Schriftsteller Max Frisch, keine Stimme haben soll. Anders als für die Professoren und Intellektuellen der Apparate, die sich an diesem Protest beteiligen, betrifft er Ernst Schnabel aber in seiner Existenz. Die alltägliche Reproduktion, die neue Vokabel für Arbeit aus dem hochfahrenden Jargon dieser Zeit, sie ist für den nun bald 60-jährigen Schriftsteller zum Alltagsproblem geworden. 1971 schreibt er: Es ist furchtbar schwierig mit der Schreiberei geworden. Ich habe jetzt genau 4 Wochen für einen 25-seitigen Aufsatz für eine Enzyklopädie gearbeitet. Honorar D-Mark 400. Keine Zeitschrift druckt noch etwas über Marco Polo. Man bringt nichts mehr unter, das ist es. Die Zeitungen und Zeitschriften haben sich vollkommen verändert. Und der Rundfunk ist gerade dabei und erschöpft sich in Schnulzen und sprachzerkleinernden Hörspielen, die keinen Inhalt mehr haben dürfen. Seit seiner Trennung vom S. Fischer Verlag ist Schnabel auch als Erzähler heimatlos geworden. Die Verleger betrachten ihn nun ganz als einen Autor des Rundfunks. Und Vermittlungsversuche von Alfred Anders bei Diogenes, wo seine eigenen Bücher erscheinen, scheitern an dieser Einschätzung. Mehr und mehr beginnt Ernst Schnabel sich zurückzuziehen, zu dem zu werden, was er auf seinen Reisen und am Schreibtisch schon immer war: der distanzierte und innerlich einsame Beobachter. Das Bild vom Einzelgänger, vom aus Enttäuschung im Rückzug Verharrenden, wie es später die Nachrufenden wissen wollen, ist aber fadenscheinige Erfindung. Was er für die Mittelpunkte seines Lebens hält, hat er nicht aufgegeben. Das Schreiben und vielleicht mehr noch seine häufig so eigensinnige Liebe. Als sie zurückgewiesen wird, als sich die so viel Jüngere ihm entzieht, kommt es erneut zur Katastrophe. Warum er ihr aber am Ende seines Lebens wieder entkommt, was jetzt der Depression und Verzweiflung, die bis in die seelische Verwirrung führen, in den Weg tritt, hat diesmal einen Namen. Immer, hatte Ernst Schnabel in den 30er Jahren geschrieben, immer habe ich nur auf mich gehofft. Sein Freiheitsdrang, sein Eigensinn und die Beharrlichkeit mit Feder und Papier sind ebenso daraus gemacht wie seine Einsamkeit, die Selbstzweifel und die nie endende Fremdheit allem gegenüber, das sich seinen Blicken nicht öffnen wollte. Zu schön, zu leicht wäre es, diese ein Leben bestimmenden Gegensätze in der Erfahrung enden zu lassen, die er in der Krise und in der Krankheit, die ihr folgt, macht. Sie ein wenig zu versöhnen aber, vermochte sie doch. Die Gegenwart der Freunde, die geblieben waren, und die Nähe seiner Familie, als er sie brauchte. Bis zu einem Schlaganfall 1979 sind noch einmal Features entstanden, wie Gullivers Reise zu den Gleichgesinnten und Auf der Höhe der Messingstadt. Texte einer existenziellen Radikalität und sanfter Melancholie, fast avantgardistisch in Form und Technik. Arbeiten, wie sie im Funk seitdem nicht wieder entstanden sind. Und wieder und immer noch denkt er bis zu seinem Tod 1986 an den Roman über Ovid und das Sterben eines Mannes, der in dem Land, in das er hineingeboren war, nicht leben konnte. NDR 3 Kulturforum. Ich habe immer nur auf mich gehofft. Sie hörten ein Porträt des Schriftstellers und Rundfunkpioniers Ernst Schnabel, der heute 80 Jahre alt geworden wäre, von Charles Schüdekopf. In einer Koproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin sprachen Ernst August Schäppmann, Hans-Peter Bögel, Matthias Ponier und Joachim Notke. Regie Klaus Villinger. Redaktion Hanjo Kesting.